Aber ihr wisst bestimmt, wo ich wohnt, oder? Welche Klingel ist denn das? Folgende Situation. Gegenwart. 26 Jahre, nachdem John Perry Barlow die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace schreibt. 14 Jahre, nachdem Bitcoin mitten in der Finanzkrise auftaucht. Ich bin unterwegs im Westen von Thüringen. In Gotha. Wir sind verabredet, ja. Ich meine, hier unten ist gerade die Tür offen. Achso, ich klingel einfach. Der weiß auch, dass ich komme. Ja, danke. Ich will die andere Seite von Krypto kennenlernen. Menschen, die nicht an die große Krypto-Revolution glauben. Die Seite von denen, die in Krypto vor allem ein Investment sehen. Vielleicht kann ich so verstehen, warum aus dem großen Traum vom Geld ohne Staat das wurde, was Krypto heute ist. Dieses riesige, unregulierte Online-Casino. Deshalb bin ich heute mit Thomas verabredet. Hi Marc. Hallo. Komm runter, oder? Jo. Thomas ist einer, der versucht, bei dem ganzen Krypto-Wahnsinn irgendwie einen kleinen Profit mitzunehmen. Nicht, weil er reich werden will. Thomas will sich keinen Lamborghini kaufen wie die ganzen Krypto-Bros. Thomas will finanzielle Freiheit. So nennt er das. Ist der fertig mit Arbeiten? Heute will mir Thomas seine Geschichte erzählen. Seine Krypto-Geschichte. Wie er Bitcoin entdeckt hat und wie er, angefixt von ersten Gewinnen, immer tiefer und tiefer eingestiegen ist in die Kryptowelt. Es ist eine Geschichte, die so noch niemand kennt. Nicht das ganze Ausmaß. Ne? Du bist der Erste. Das habe ich größtenteils eigentlich für mich behalten bisher. Ja, und wünsche mir auch immer noch, dass es so bleibt. Und deswegen heißt Thomas nicht wirklich Thomas. Seinen Namen und auch einige Details aus seinem Leben haben wir geändert. Und auch seine Stimme haben wir leicht verfremdet. Ja, aber es ist auch für mich, es ist moralisch für mich nicht einwandfrei. Und es ist, ich glaube, das Allerwichtigste, das anonymisiert ist, ist für mich, glaube ich, die Höhe der Investments, die ich verloren habe. Einfach im letzten viertelhalben Jahr so. Das ist schon immens. Also wenn das meine Familie mit wüsste, dann würden die denken, ich habe völlig den Verstand verloren. So. Ihr hört Krypto. Einen Podcast über den Traum vom magischen Internetgeld. Und was daraus wurde. Das ist Folge 4. Das Versprechen. Ich bin Max Netter. Um zu verstehen, wie Thomas bei Krypto gelandet ist, müsst ihr ein paar Sachen über ihn wissen. Ein paar Sachen, die vielleicht auch erklären, warum gerade viele junge Menschen so fasziniert sind von Krypto. Und Krypto zu dem gemacht haben, was es heute ist. Die Geschichte von Thomas, die beginnt ziemlich zufällig 2008. Genau zu der Zeit, als das Bitcoin-Whitepaper auftaucht. Mitten in der Finanzkrise. Ihr kennt das ja schon. We are in the midst of a serious financial crisis. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Thomas lebt zu der Zeit in Portugal. Also da war die Finanzkrise sogar schon voll dabei. Ja genau, mittendrin. Also kurz nach Beginn, wenn du so willst. Ja. Und da hat man die ganzen Auswirkungen alle schon direkt sofort gespürt. Ja, ja, das hast du auf jeden Fall gemerkt. Das hast du schon alleine daran gemerkt, dass es einfach überall ein Thema war und viele Leute einfach beschäftigt hat, die besorgt waren die ganze Zeit. Und also ne, es ging ja auch viel um die Frage, was passiert mit Immobilien und Immobilienkrediten. Und ich musste aber damals auch verstehen, was das eigentlich bedeutet, weil aus Deutschland kannte ich dieses Thema halt nicht. So, warum, was ist hier los, welche Krise und so. Ne? Das habe ich eher dort erst erfahren. Ja. Während es damals in Deutschland vor allem um die Rettung der Banken geht, gerät in Südeuropa die ganze Wirtschaft ins Rutschen. In Portugal, Spanien und Griechenland verlieren Tausende, vor allem junge Menschen, ihre Jobs. Das war schon, also es war hart. Und du hast auch gesehen, wie viele Läden einfach zugemacht hatten und wie die Leute ihre Häuser verloren haben und auf Schulden sitzen geblieben sind. Das war einfach permanent ein Thema. In dieser Zeit ahnt Thomas, dass hier gerade etwas ziemlich schief läuft. Dass einige wenige mit der Krise viel Geld machen, während alle anderen dafür bezahlen müssen. Das war halt die Zeit, in der ich auch, wie soll ich sagen, finanziell so ein bisschen erwachsen geworden bin, vielleicht. So würde ich das vielleicht sagen. Zurück im grauen Deutschland. Thomas versucht, sich irgendwie in ein bürgerliches Leben zu zwingen. Einen Weg, den er damals für unausweichlich hält. Ich komme aus einem Umfeld, in dem ein gewisser Arbeitsethos gelebt wird, vorgelebt wird und natürlich auch Erwartungen an dich gestellt sind, deine eigenen Bedürfnisse ein bisschen hinten anzustellen, um, sagen wir mal, beruflich oder in Karriere voranzukommen. Thomas nimmt seinen ersten richtigen Job an. Bei einer Firma, die große, komplizierte Maschinen braucht, um das herzustellen, was sie herstellt. Mir wurde erzählt, meine Aufgabe ist, ich sammle Wissen ein, mache das dann anderen zugänglich, wie zum Beispiel eine Maschine zu bedienen ist, wie man sie vielleicht reparieren kann und so weiter und so fort, damit das vielleicht nicht nur in einem Kopf ist oder in zweien, sondern nur irgendwo aufgeschrieben sein kann, in eine Datenbank reinkommen kann und dann vielen anderen Menschen zugänglich ist. Klingt tipptopp, wunderbar, schöne Aufgabe. Thomas spricht also mit langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sammelt Wissen, das er anschließend sortiert und archiviert. So lange, bis er eines Tages zu einem älteren Kollegen kommt. Der hat immer so ein kleines Büchlein gehabt, in dem er sich alles aufgeschrieben hat. Und er hat sozusagen seine komplette Berufserfahrung war in diesem kleinen Heft komprimiert. Und im Prinzip ist genau das, was ich von ihm wollte, ne, was da drin steht. Und da hat er mir das gezeigt. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Der hat mich auch vollkommen respektiert, war sehr freundlich zu mir. Und hat gesagt, aber es tut mir leid, ich kann dir nichts davon erzählen, was hier drin steht, weil ich genau weiß, dass sobald ich dir das erzählt habe, ich gehen muss. Denn das ist der eigentliche Zweck, warum du hier bist. Und in dem Moment habe ich begriffen, ja, das stimmt, ich bin hier gerade ein Werkzeug eigentlich, um Menschen zu optimieren, um rote Zahlen in grüne Zahlen zu verwandeln. Und mir wurde das noch nicht mal so richtig transparent gemacht und meine Naivität eigentlich ausgenutzt. Wenn du so willst, als junger Mensch damals, heute würde ich das verstehen, ne? Den Braten riechen. Aber damals habe ich es nicht verstanden und es hat mir die Augen geöffnet, dass ich gerade ein Werkzeug dafür bin, um andere Menschen eigentlich zum Beispiel jetzt in die Arbeitslosigkeit zu schicken oder einfach überflüssig zu machen. Also das war ein sehr prägender Moment für mich. Dieser Moment, der öffnet Thomas die Augen. Jetzt kann er nicht mehr einfach nur seinen Job machen, nicht mehr wegsehen. Die Menschen waren so fokussiert darauf, dass sie nicht mehr gesehen haben oder unzugänglich dafür waren, dass eigentlich alle Probleme, die dort diskutiert wurden, eigentlich eher im Zwischenmenschlichen gelegen haben oder im Sozialen oder wie man das eben bezeichnen möchte. Und das wurde vollkommen ausgeblendet und deswegen waren die auch alle extrem unglücklich, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Und das fand ich einfach absurd. Das war wie eine völlig absurde Parallelwelt eigentlich für mich. Das sind ja Robotermenschen irgendwie, die da reingezwungen werden in so Roboter. Persönlichkeiten, die sie aber nicht sind. Und deswegen hat denen das alles ziemlich wehgetan dort. Ein Gedanke wird für Thomas in dieser Zeit immer stärker. Dass ich das jetzt einfach eigentlich gar nicht will und keine Lust drauf habe und ich Dinge eigentlich für andere Menschen hier gerade mache und ich eigentlich vielleicht andere Dinge für mich lieber machen würde gerade. Thomas macht sich also Gedanken, die sich viele Menschen unserer Generation machen. Denn, seien wir mal ehrlich, so wie bei unseren Eltern wird es bei uns nie sein. Wir werden uns keine Häuser oder Eigentumswohnungen kaufen können und nach 20 Jahren abbezahlt haben. Wir werden uns nichts erarbeiten können, dafür ist Arbeit zu schlecht bezahlt, Immobilien zu teuer. Wir werden ewig zur Miete wohnen, abhängig sein von der Willkür des Marktes. Wir werden also sehr viel arbeiten gehen und Pausen, die haben wir natürlich auch nicht, weil wir online permanent erreichbar sind. Bei mir ist es jedenfalls das, auf was es hinausläuft. Zumindest, wenn es so weitergeht wie bisher. Wenn ich es nicht noch schaffe, ein paar ETFs zu kaufen oder in meine Altersvorsorge zu investieren. Mein letzter Rentenbescheid jedenfalls sieht ziemlich mies aus. Kurz gesagt, der alte Traum vom Wohlstand für alle durch Arbeit ist lange vorbei. Nur einige wenige werden immer reicher und reicher. Es gibt scheinbar nur zwei Varianten. Die einen erben, die anderen haben eben Pech gehabt. Die müssen den Rest ihres Lebens arbeiten und das vielleicht sogar in einem Job, der krank macht. So wie der von Thomas. Für den ist jedenfalls damals klar, dass er das nicht durchziehen kann. Der will möglichst schnell raus aus diesem Job, aus der Abhängigkeit von seinem Chef, für den er nur ein Werkzeug ist, um das Unternehmen zu optimieren. Thomas will nicht dazu beitragen, dass andere ihren Job verlieren. Und er beschließt, dass er irgendwie anders an Geld kommen muss. Finanziell frei werden, so nennt er das. Deswegen habe ich mich irgendwann angefangen, mit Aktien grob zu befassen und damals auch so ein bisschen in Foren zu lesen, um zu recherchieren, Sachen kennenzulernen, zu wissen, was kannst du machen und wie geht man so vor. Und in einem dieser Investmentforen entdeckt Thomas damals einen Beitrag über Bitcoin. Also wirklich ganz am Anfang, als Bitcoin noch unter einem Dollar war oder so, bin ich da schon auf die ersten Themenbeiträge und so weiter gestoßen, wo es darum ging und bin dem gefolgt, habe dann immer mal wieder reingelesen und habe das erstmal nur als sozusagen interessantes Phänomen wahrgenommen. Ich dachte, das ist spannend, weil es vielleicht auch eine Art Disruption vom bestehenden Finanzsystem möglicherweise irgendwie darstellt. Und aus dem Grund habe ich mich eigentlich damit auseinandergesetzt. Damals, als Thomas zum ersten Mal von Bitcoin liest, hat der, ausgelöst durch die WikiLeaks-Geschichte, gerade seinen ersten kleinen Hype. Auch in den Mainstream-Medien liest man jetzt ab und zu vom Traum eines fairen Geldes ohne Staat. Immer mehr Menschen werden auf Bitcoin aufmerksam und auf der ganzen Welt treffen sich Gruppen von Krypto-Enthusiasten auf sogenannten Bitcoin-Meetups. Auch in Deutschland. Eine Kneipe in Kreuzberg. Rote Beleuchtung. Im Schaufenster ein Bitcoin-Logo. Drinnen Bilder von Julian Assange, dem WikiLeaks-Chef. Über der Bar hängt ein Schild. I believe in honest money. Gold, silver and Bitcoin. It's just kind of rough around the edges, this place. The service was very Berlin. I remember spending my first Bitcoin at room 77 to buy a coffee and the server, when I asked for a coffee, she said, unser Kaffee ist scheiße. Felu Sok stammt eigentlich aus den USA, lebt aber schon lange in Berlin. Ich habe ihn 2022 auf einer Krypto-Convention kennengelernt. Da hat er mir erzählt, wie er damals in dieser Kneipe, dem Room 77, seinen ersten Bitcoin ausgegeben hat. And I just wanted to spend my Bitcoin, so I got it anyway. And she was right, it was bad coffee, but I was just happy to be able to use it at a place. Der Room 77 ist damals einer der ganz wenigen Orte weltweit, an dem man mit Bitcoin bezahlen kann. Statt Münzen über den Tresen zu schieben, lässt Phil einen Code auf seinem Handy scannen. Das geht hier schon 2011. Später springen noch mehr Geschäfte im Gräfe-Kiez auf. Ein Teeladen, ein Copyshop. Manche sprechen schon vom Bitcoin-Kiez. I was always into technology growing up and I was always very jealous of the people who were in the early, early days of the internet to see that grow. And I felt like this was my chance to be a part of something that's going to permanently change the world and the way we see how computers can impact our lives. Phil hat damals das Gefühl, dass das jetzt seine Chance ist. Hier kann er bei etwas dabei sein, das genauso wichtig ist wie die Erfindung des Internets. Etwas, das für immer die Welt verändern wird. Nach und nach gehen immer mehr kommerzielle Kryptobörsen online. Jetzt muss man nicht mehr umständlich in Foren nach Gleichgesinnten suchen, die Bitcoin gegen Dollar oder Euro tauschen wollen. Oder selbst aufwendig Bitcoin minen. Man geht einfach online und klickt auf Kaufen. Bei welcher Börse habe ich mich denn da nochmal angemeldet? Ich glaube, meine allererste Börse war... Ich glaube, das war Kraken. Auf den Kryptobörsen kaufen jetzt immer mehr ganz normale Menschen Bitcoin. Und durch die steigende Nachfrage steigt der Preis. Innerhalb weniger Jahre von fast null auf mehrere hundert Dollar. Und jetzt schlägt auch Thomas zu. Genau. Ich habe es auf Kraken gekauft. Auf Kraken den ersten Bitcoin gekauft. Also wirklich einen Bitcoin für, weiß ich nicht, was hat der gekostet? Was, 350 Dollar oder so? 330, 40, 50 Dollar in dem Preisbereich? Dass aus Bitcoin etwas werden kann, da ist sich Thomas jetzt sicher. Nur was, das weiß er noch nicht so genau. Eine Revolution oder eine Geldanlage? Egal. Ihm ist erstmal wichtig, einen zu haben. Und dann passiert wieder einmal lange nichts. Die Preise von Bitcoin stagnieren. Die Revolution lässt auf sich warten und Thomas, der lässt seinen Bitcoin erstmal liegen. Und dann habe ich es für Jahre vergessen. Was Thomas damals nicht ahnt, dieser eine Bitcoin, der wird einige Jahre später sein Leben ziemlich auf den Kopf stellen. Der wird sein Einstieg in eine intensive Karriere als Kryptoanleger. Zurück zu Fabian, meinem ehemaligen Kommilitonen, der mit Krypto reich geworden ist. Wir sitzen bei Fabian zu Hause, zum Interview. Ich will wissen, wie seine Geschichte mit Bitcoin weiterging. Ich kriege diese ganze Zeit diese komischen Anrufe von sonst woher. Ich verstehe es auch nicht. Aber erstmal bekommt Fabian einen Scam-Anruf. Ja, Interpol, ja. Fake Calls und so. Das ist echt nervig. Folgende Geschichte. Als Thomas 2013 seinen ersten Bitcoin kauft, da arbeitet Fabian gerade für ein Startup von Springer in Berlin. Sein erster Job nach dem Studium. Die Idee war, eine Second Screen App zu bauen. Das heißt, so eine App, die du beim Fernsehen verwendest. Das heißt, du guckst Fernsehen, kommt zum Beispiel Wer wird Millionär und du hast dann auf dem iPad eine App, wo du auch mit voten kannst. Aber eigentlich ist das mit der App nur eine Nebenbeschäftigung. Denn Fabian ist da gerade voll dabei, in Bitcoin einzusteigen. Fast sein ganzes Geld investiert er in die digitale Währung. Fabian glaubt an das große Versprechen. Daran, dass irgendwann alle mit Bitcoin zahlen werden. Deshalb will er unbedingt verstehen, wie genau Bitcoin und die Blockchain funktionieren. Das Interessanteste, was ich fand, eigentlich war, dass ich tatsächlich jeden Monat das Gefühl hatte, dass ich es jetzt endlich verstanden habe. Und ich hatte diesen Aha-Moment tatsächlich mindestens einmal im Monat über ein Jahr lang. Also ich hatte immer gedacht, so jetzt habe ich endlich verstanden, wie das so funktioniert. Weil diese Art und Weise, wie das funktioniert, ist konzeptuell so anders, als was wir gewohnt sind, dass es wirklich lange gedauert hat, das so richtig so zu verstehen. Kleiner Infokasten. Die Technologie hinter Bitcoin. Das ist eigentlich ein Thema für eine ganze Folge, deshalb hier nur die absolute Kurzfassung. In der letzten Folge habe ich euch ja schon ganz kurz die Blockchain erklärt, diese dezentrale Datenbank, auf der alle Bitcoin-Transaktionen gespeichert sind. Die liegt verteilt auf Hunderten von Rechnern. Eine Transaktion gilt nur dann als korrekt, wenn die Mehrheit der Rechner im Netzwerk ihre Echtheit bestätigt. Soweit, so nachvollziehbar. Aber jetzt kommt das Problem. Das Problem, das die ganze Sache so kompliziert macht. Die sogenannte 51%-Attacke. Theoretisch sieht die so aus. Irgendjemand kontrolliert plötzlich die Mehrheit aller Rechner im Bitcoin-Netzwerk. Und jetzt könnte diese Person alleine bestimmen, welche Transaktionen gültig sind und welche nicht. Um das zu verhindern, gibt es einen Mechanismus. Proof of Work. Proof of Work ist ein kryptografisches Verfahren, das die Teilnahme am Bitcoin-Netzwerk richtig teuer macht. So teuer, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass jemand die Mehrheit der Rechner bereitstellen kann. Und so funktioniert Proof of Work. Jeder Rechner, der am Netzwerk teilnimmt, muss permanent kryptografische Rätsel lösen. Und das ist aufwendig, braucht jede Menge Rechenleistung und damit Energie. Deshalb Proof of Work. Das ist der Grund, warum Bitcoin so extrem viel Strom verbraucht. Proof of Work ist also eine ziemliche Katastrophe, wenn es um Klimaschutz geht. Aber es stellt eben auch sicher, dass eine feindliche Übernahme des Bitcoin-Netzwerks fast unmöglich ist. Denn dafür bräuchte man eben eine riesige Anzahl an Computern und würde eine unglaubliche Menge Strom verbrauchen. Ach ja, damit sich die Teilnahme am Bitcoin-Netzwerk trotz der hohen Stromkosten lohnt, werden alle Teilnehmer mit frisch erschaffenen Bitcoin bezahlt. Zumindest so lange, bis alle vorgesehenen Bitcoin in der Welt sind. 21 Millionen sollen das sein. So viele Bitcoin wird es maximal geben. Das hat Satoshi Nakamoto, der anonyme Erfinder, festgelegt. Was danach passiert? Das weiß keiner so genau. Zurück zu Fabian. Der hat irgendwann ziemlich gut verstanden, wie Bitcoin und die Blockchain funktionieren. Und er glaubt, wie viele Krypto-Fans, weil die Gesamtmenge von Bitcoin auf 21 Millionen begrenzt ist, muss der Wert immer weiter steigen. Und noch was passiert. Dem Springer-Startup, für das er damals arbeitet, geht das Geld aus. Das hat am Ende nicht funktioniert. 2014 geht das Startup pleite. Ich hätte liebend gerne im Crypto-Space oder im Blockchain-Space damals gearbeitet. Nur die meisten Projekte, die ich damals gefunden habe, waren ja alles so Startups, so zwei, drei Leute, die irgendein Bitcoin-Wallet bauen wollten. Die hatten auch nicht wirklich Geld. Ich hatte Familie und konnte natürlich jetzt nicht einfach mal irgendwie für lau für ein paar Monate arbeiten. Da musste schon Geld reinkommen. Kurze Zusammenfassung. Diese Zeit, als Thomas anfängt, sich mit Bitcoin zu beschäftigen und Fabian entscheidet, dass er im Crypto-Space arbeiten will, diese wenigen Jahre zwischen 2010 und 2014, kann man vielleicht als die Sturm- und Drang-Phase von Krypto beschreiben. Es ist die Zeit, in der viele ihre Bitcoins im Darknet ausgeben, auf Silk Road, dem legendären Online-Drogenhandel, bevor der 2013 vom FBI hochgenommen wird. Aber es ist auch die Zeit, in der sich langsam etwas verändert im Kryptospace. Denn die Revolution kommt einfach nicht. Außer Kaffee im Bitcoin-Kiez und Drogen im Darknet gibt es nichts, was man mit Bitcoin kaufen kann. Und noch etwas kommt dazu, vielleicht sogar der entscheidende Punkt. Dollar und Euro haben sich wieder erholt. Die Finanzkrise ist vorbei und das alte staatliche Finanzsystem funktioniert seltsamerweise immer noch. Um zu verstehen, warum Bitcoin sich nicht als Zahlungsmittel etabliert, müssen wir einen kleinen Ausflug machen. Also, Anruf bei einem, der sich auskennt. Maurice Höfken, Ökonom und Autor des Buchs Mythos Geldknappheit. Der setzt sich regelmäßig mit den Argumenten der Bitcoin-Fans auseinander und findet, dass da falsche Begriffe unterwegs sind. Also Währungen, da würde ich mich einfach gegen wehren. Auch den Begriff Geld würde ich tatsächlich auch nicht verwenden, weil Gold würde ich ja auch nicht Geld nennen. Gold ist eine Ware, Gold ist ein Spekulationsobjekt und Bitcoin ist für mich, wenn man sich die Eigenschaften anguckt, eigentlich wie digitales Gold. Es wird halt nicht aus einer Mine gebuddelt, sondern aus einem Informatiknebel, aus einem Rechenpuzzle mit ziemlich viel Energieaufwand obendrein. Maurice sieht das also ganz anders als die Bitcoin-Fans. Der glaubt nicht daran, dass man irgendwann alles mit Bitcoin kaufen kann. Das Politische ist eher das, wo ich mich auch dran reibe, als die reine Technik. Die finde ich interessant, finde ich gut, kann man machen, würde ich nichts gegen sagen. Und das Politische ist eben, nehme ich es wahr als ein Projekt sozusagen, was sehr libertär angehaucht ist, wo der Wunsch mit verbunden ist, unabhängig vom Staat zu sein, die dem Staat generell, ist jetzt pauschal formuliert, erstmal skeptisch gegenübersteht. Geld ohne Staat, sagt Maurice, das funktioniert auch aus ökonomischer Sicht nicht. Denn der Wert von Bitcoin, den kann keiner garantieren. Der steigt und fällt, je nachdem, wie die Stimmung gerade ist. Außerdem kann dich keiner zwingen, Bitcoin zu verwenden. Und das ist bei Euro und Dollar ganz anders. Da steht eben der Staat dahinter. Wenn er sagt, ich muss XYZ an Steuern zahlen, dann macht er mich in dem Moment zu seinem Steuerschuldner. Und wenn ich die Steuern nur in der Währung des Staates zahlen kann, in Euro, ja, dann muss ich auf einmal gucken, wo ich Euro herbekomme. Und deswegen wird es auch immer eine Nachfrage nach Euro geben und der Bitcoin niemals eine staatliche Währung verdrängen, wenn der Staat es nicht will. Weil der Staat mit der Steuer immer eine Nachfrage nach seiner eigenen Währung erzeugen kann. Das ist beim Bitcoin nicht der Fall. Niemand braucht Bitcoin, außer man will was kaufen, was nur in Bitcoin sozusagen zum Verkauf stünde. Aber was soll das Fundamentales sein? Ich bin jetzt hier an meinem Rechner und vor mir ist mein Bildschirm. Also ein größerer Bildschirm. Ich habe zwei, damit ich ein bisschen besser überblicken kann, was so passiert. Und genau. Zurück in Gotha. Ich stehe mit Thomas vor seinem Trading-Setup. Ein selbstgebauter Stehtisch. Da arbeite ich und ich trade natürlich auch ab und zu und verfolge die Investments. Der Thomas von heute ist kein Krypto-Idealist. Auch er glaubt nicht daran, dass Krypto noch irgendwie die Welt verändern wird oder dass der Euro durch Bitcoin ersetzt wird. Für ihn ist Krypto ein Werkzeug, um ein bisschen Profit zu machen. Ein Spekulationsobjekt. Genau wie Maurice Höfken sieht Thomas in Krypto ein ziemlich riskantes Online-Casino. Aber Thomas ist auch kein kopfloser Zocker, der angefixt durch YouTube-Videos irgendwelche Coins kauft. Thomas ist schon fast pedantisch, wenn es um seine Investments geht. Ich meine, wenn du befasst dich kurz damit und liest dann sofort irgendwie die Beiträge von Leuten, die ihre Festplatten auf den Müll suchen oder die, ja, die halt einfach ihren Ledger verloren haben oder die Codes nicht mehr haben und dann natürlich auf den Kurs gucken, der dann schön grün ist und leider nicht mehr rankommen. Genau. Das soll nicht passieren. Eine Sekunde, wir gucken mal einfach. Ups, ich meine PIN falsch eingegeben, weil ich gequatscht habe. Um an seine Coins zu kommen, muss Thomas ein kleines Gerät, einen sogenannten Ledger, an seinen Computer anschließen und eine PIN eingeben. Ein Ledger ist ein Hardware-Wallet, also quasi wie ein USB-Stick. Und auf diesem USB-Stick kannst du dein digitales Portemonnaie, wo deine verschiedenen Coins sozusagen reinkommen, kannst du auf diesem USB-Stick speichern. Und es kann dann niemand auf deine Wallet zugreifen, wenn er nicht dieses Hardware-Device hat. Und das ist eben ein großer Vorteil, was Sicherheit angeht. Das kann also eigentlich nur dann schief gehen, wenn dir jemand den Ledger klaut. Und selbst dann ist es schwierig, da Zugang zu bekommen. Bei Thomas ist alles doppelt und dreifach abgesichert. Weil, wie er immer wieder sagt, Krypto eben Krypto ist. Eine Welt, in der man, wenn man nicht aufpasst, schnell alles verliert. Aber mit etwas Glück auch ziemlich reich werden kann. Also ich glaube, es ist eine völlig verrückte Mischung aus super jungen Menschen mit zu viel Kohle und zu viel Glück, die ganz schnell reich geworden sind durch irgendwelche Coins, Investments, die sie gemacht haben und sich dann jetzt völlig überschätzen. So wie zum Teil vielleicht auch bei mir. Ich sag mal, es sind, würde ich sagen, auch zu 95% Männer. Es ist ein Space, der super westlich und konsumorientiert geprägt ist und die großen Träume von viel Geld propagiert. Glücksritter. Glücksritter und Enthusiasten, vielleicht kann man es so beschreiben. Aber auf jeden Fall keine seriösen Banker. Einfach eine verrückte Nische, also wo die manchmal so abgefahren weit weg ist von der Wirklichkeit, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, wie das existieren kann. Ja, das ist eine verrückte Parallelwelt, wo du eintauchst und dann kann auch niemand mehr mitreden. Du kannst dich auch nur dort unterhalten und bist dann ja, im tiefsten Sinne ein Rabbit Hole, ja. Kann man sagen. Eine richtige Bubble halt. "2013, als Thomas gerade seinen ersten Bitcoin gekauft hat, da ahnt er noch nicht, dass er wenige Jahre später komplett in dieser Krypto-Bubble verschwinden wird. Da legt er seinen Bitcoin in sein Wallet und vergisst ihn erstmal wieder. Aber es gibt damals einen anderen, der voll einsteigt, Fabian. Für den ist Krypto die Zukunft und nachdem das Springer-Startup pleite gegangen ist, sucht er nach einem Job, in dem er irgendwas mit Krypto machen kann. Was da eigentlich passiert ist, ist damals, es gab so einen Coworking-Space, den die eröffnet hatten. So eine Gruppe von Leuten, die haben das Bitcoin Center Berlin genannt. Die Idee war, die machen einen Coworking-Space, wo dann ein Haufen Leute, die in dem Bitcoin-Space arbeiten, dort zusammenarbeiten. Und ich bin zu der Eröffnung gegangen, dachte, okay, schaue ich mal rum, vielleicht gibt es ja hier ein paar coole Projekte, wo man mithelfen könnte. Ein Projekt findet Fabian besonders spannend. Ein Startup, das eine völlig neue Blockchain bauen will. Eine, die viel mehr kann als die von Bitcoin. Dann habe ich die Leute dort getroffen und habe gehört, okay, die öffnen ein Office hier auch in Berlin. Das Projekt heißt Ethereum und es wird den Crypto-Space komplett auf den Kopf stellen. Damals weiß das natürlich noch keiner. Bei Ethereum jedenfalls hätte Fabian sofort mitmachen können, dabei helfen können, das Projekt an den Start zu kriegen. Aber es gibt ein Problem. Und ich hatte ja irgendwie ein gutes Gefühl mit denen, aber ja, die hatten ja kein Geld. Und Geld, das braucht Fabian. Er hat Familie. Also sagt er ab. Das war Folge 4 von Krypto. Das Versprechen. In der nächsten Folge geht es um die große Vision von Ethereum und wie diese den Crypto-Space für immer verändert. Und es geht natürlich auch wieder um Fabian und wie es mit seinem Traum vom Krypto-Job weitergeht. Ach ja, ein paar Tage nach dem Treffen zwischen Fabian und dem Ethereum-Team passiert etwas. Auch Fabian bekommt das mit. Da startet Ethereum einen sogenannten Crowd-Sale. Sie bringen ihre eigene Kryptowährung Ether auf den Markt und innerhalb von 42 Tagen nimmt das Projekt 18 Millionen Dollar ein. Krypto. Der Traum vom magischen Internetgeld. Geschrieben und gesprochen hat diesen Podcast Maximilian Netter. Co-Autor für diese Folge war Klaus Uhrig. Sprecherin Martha Hennersdorf. Faktencheck Stefan Paul. Regieassistenz Dominique Wolniok. Die Regie führten Raphael Jouvet und Maximilian Netter. Schnitt Mario Weise und Raphael Jouvet. Musik, Aufnahmen, Sounddesign und Mischung, Mario Weise. Cover Artwork, Panatom. Dramaturgie und Redaktion, Mareike Mager. Produziert von Funkhaus Ost für den Südwestrundfunk 2023. Exklusiv für die ARD Audiothek.